18 Monate sind eine lange Zeit. 18 Monate sind eine Ewigkeit. Jede Nacht, die Räume ist von Flucht. Doch ich hab kein Glück, zweimal hab ich's schon versucht. Und jetzt hab ich nur noch eine Hoffnung. Jemand hört mich aus und beschließt meine Befreiung. Die Leute, die hier dafür verantwortlich sind, also unsere letzte